Jetzt läuft das Club-Ding. Feel this. Live. Love. Lässig. Unser Ding. Unser Ding. Club-Ding. Mit Florian. Und damit einen schönen Sonntagabend. Hier ist das Club-Ding, die Sounds of the Underground in the Mix für euch. Heute mit DJ Big Tim. Ja, eigentlich hat die Karriere im Kinderzimmer gestartet mit Trompete und Schlagzeug. Und was dabei rausgekommen ist, hört ihr in der zweiten Club-Ding-Stunde. Wir starten rein mit Mr. Props und Waves, so ein Legende-Song. Bin wirklich froh, dass der einen Revisit von Darren bekommen hat. Und dann gibt's direkt danach Leonie und G-Eazy mit Rock'n'Roll. In der Radio-Edit ist es schon ganz lange auf unserer Playlist. Jetzt haben wir einen Remix von dem französischen Tech-House-DJ Matt Sassari. Am Mikrofon ist Herr Florian. Servus. Drifting away, wave after wave, wave after wave. Unser Ding. Club Ding. Oh. Ding. Club Ding, oh. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. hold up, I'm doing so. Talk, man. Hold up, I'm doing so. Erfolgreichen Singles, jetzt back mit einem Remix von Mogwai. Noel Holler habe ich jetzt für euch. Safridou mit Helle 2025 läuft gleich im Clubding für euch. Das Original ist von Safridou aus 2010, jetzt in der Edit von Noel Holler, der selbst mit diesem Song groß geworden ist und schon Edits von dem Song produziert hat, also so ein bisschen eine Copy von der Copy von der Copy, aber geil geworden. Greta Lefska hätte ich direkt danach aufliegen mit Mr. Funk. Bombenfrau, lebt auf Ibiza und in London, ist auch mit einem der zwei Brüder von dem DJ-Duo Trutopia liiert und macht meiner Meinung nach wirklich auch einen sehr starken Breakbeat-Sound. Live unfassbar gut, war auch einmal hier in der Gegend zum Auflegen, habe ich schon mal live gesehen. Und im Interview hat sie gesagt, dass wenn sie in einem Club auflegen müsste, in dem sie bis zum Ende ihrer Tage auflegen müsste, dann wäre es der Sektor Heimat in Saarbrücken bei uns im Sendegebiet. Also, wow. Jetzt nicht gedacht, aber klasse. Das, ne, die spielt ja so auf Ibiza ansonsten. Aber ist auch ein cooler Laden. Jetzt für euch gleich im Clubding. unser Ding. Clubding. Jeden Sonntag ab 22 Uhr. Unser Ding. Club-Ding. Live-Mix. Live-Mix. Flow together. we ever flow together? Das ist Prismind und Solvain together. 10 Jahre Prismode und Solvain. Und das wird mit einer saftigen EP und vielen Remixen von anderen DJs gefeiert, wie sich das gehört. Jetzt für euch Julia Wolf und Better als erster Track. In My Room, Extended Mix. Ein wirklich sehr starker Track, Julia Wolfs Version, hat schon so eine Mega-Performance. Und wenn man dann jetzt noch mehr Umdrehungen und so ein UK Garage Remix von Badger draufpackt, dann wird das definitiv stark. Gleich für euch. Außerdem Clapton and Seagirls mit Henri Camamille. Put Your Love on Me. Der DJ mit der goldenen Maske hat wieder gezaubert. Sehr atmosphärisch, sehr mitreißend, sehr energiegeladen, sehr gleich in eurem Radio. so lost forgiven. But the world can go. I'm in my world, it's better. Ain't no time to think. I wanna stay forever. Slip and sleep. I felt through heaven. No words you speak. Just so lost forgiven. What the world can bring. I'm in my world, it's better. Ain't no time to think. I wanna stay forever. Stay forever. Ain't no time to think. I wanna stay forever. Stay forever. Unser Ding. Club-Ding. Oh. Unser Ding. Club Ding. Jeden Sonntag ab 22 Uhr. Is this all you are to me? habe ein paar Nummern am Stück gehört. Dom Dollar, Kid Cudi, Forever. Damit ging es los. Australischer DJ mit einer neuen Single, mit den Vocals von Kid Cudi. Wenn man so, ja, definitiv raushört. Mit so einem Signature-Sound. Gelungene Kombi. Dann der drittletzte Track war Clean Bandit. Tiesto, Leonie. Heute gleich zweimal in der Show, aber hier klingt sie schon ein bisschen anders als auf ihren eigenen Songs. Eingängiger Refrain, Safe Ohrwurm Potenzial. Bless, Chami, mal gehabt, von seinem Mega-Hit Kisses, jetzt zusammen mit dem französischen DJ und Produzent oder Produzentin, neuen Banger geliefert. Und Angry Baby, Put It Down, war jetzt dieser Track, absolute Dance-Nummer. Und wir halten das Tempo hoch. Diese Woche mit DJ Big Tim, eine Stunde lang in the Mix jetzt gleich für euch. Karriere hat, wie klassisch, im Kinderzimmer gestartet. Mit Trompete, mit Schlagzeug. Das war kein Keyboard. Erst ein Live-Auftritt von David Guetta hat ihn dann dazu gebracht, seine ersten Steps als DJ zu wagen. Also von diesem inspiriert. Somit weiß man ungefähr, in welche Richtung das primär so ging. Dann natürlich die ersten kleinen Stadtfeste, World Club Dome. Bis dahin ging es dann irgendwann auch. Jetzt eine Stunde lang in the Mix für euch. Rolle vor im Transitpod. Die Sonne scheint auf die Blocks. Und meinen Avatar gekillt, weil ich selber auf die Party will. Alle Almans können die Moves. Oder sie programmieren die Boots. Die AI weiß noch, was sie tut. Das Gras ist grün und schmeckt gut. Ey, schwarz-weiß-weg-gay. Liebe für alle und für mich selbst. Power to the people. Yeah, Frauen holen die Welt. Ey, seh die Zukunft weg. Zukunft weg. Alles gut, mein Kind. Ja, alles gut, mein Kind. Einmal schwarz, ich seh die Zukunft pink, wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Mach dein Ding, aber such keinen Sinn, und was nicht passt, musst du erfinden. Oh ja, ich seh die Zukunft pink, wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Und spring mir noch dazu ein Drink. Rising Kick, Grapefruit und Zinn. Rising Kick, Grapefruit und Zinn. I don't care. I love you. picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Tell them, hey. Oh shit. I'll meet you halfway. goes boom, boom, boom. And my heart goes boom. Vom Tintonic, guck in diesen Himmel wie aus das Blau vergoldet deine Stadt und über uns ziehen lila Wolken in die Nacht. Wir werden wach, bis die Wolken wieder lila sind. Wir werden wach, bis die Wolken wieder lila sind. Bis die Wolken wieder lila sind. Wir werden wach, bis die Wolken wieder lila sind. Guck da oben, steht ein neuer Stern. Kannst du ihn sehen bei unserem Feuerwerk? Wir heißen uns von einem Fegner. I wanna be daylight in your eyes. I wanna be sunlight, only want love. I wanna be daylight in your eyes. I wanna be love, only stronger. I wanna be daylight in your eyes. I wanna be sunlight. Doch was muss, das muss und irgendwann ist ja mein Schluss. Ich möchte lieber surfen gehen mit meiner Maus bei mir zu Hause in meinem Bett durchs Internet. Ey Leute, keine Panik, ich check die Lage und erkenne mich gerade ganz gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kids von morgen. No man. deinem Schritt. Hab mich in dir getäuscht und du warst mir nicht treu. Für die Reste am Buffet. Yes. Lass ich das Beste mir entgehen. Sorry. Blind vor Liebe, doch jetzt kann ich wiedersehen. Ey, jetzt hab ich dich erwischt. Lügen haben lange Beine. Sag, von wem ist dieser Tipp? Verarschen kannst du dich alleine. Brutal Lippenstift am Hemd und ein Duft an dir, den ich nicht kenn. Du bist keine Zigaretten, du gehst fremd. Du bist keine Zigaretten, du gehst fremd. Was ist passiert, scheiß mir seit Tagen nicht mehr. Gott, sag mir, was das wert. Mir fällt das Atmen zu schwer. Ich find das alles nicht fair. Denn niemand hier ist fehlerfrei. Heute seh ich sein Schuld, weil nur das bisschen bei 5 Minuten Spaß. Riskierst du alles, was du willst? Sorry. Ich würde es nochmal machen, denn no risk, no fun. Fuck, jetzt hast du mich erwischt. Doch man kann's auch übertreiben. Mach das alles für den Kick. Wollte nie, dass du so leidest. Hab fürs Lügen ein Talent. Nie gedacht, dass du das mal erkennst. Bitte glaub mir, es war nur ein One-Night-Stand. Bitte glaub mir, es war besser, wenn du rennst. Ey, jetzt hab ich dich erwischt. Lügen haben lange Beine. Sag, von wem ist dieser Tipp? Verarschen kannst du dich alleine. Brutal Lippenstift am Hemd. So ein Duft an dir, den ich nicht kenn. Du hast keine Zigaretten, du gehst fremd. Du hast keine Zigaretten, du gehst fremd. Teufel, komm raus, geliebt. Dann kam er und wir wussten nicht mehr weiter. macht es dich nicht gut als sterbender Schwan. Ich hab versagt als finsterer Reiter. Statt Pech und Schwefel plötzlich nur noch Gletscher und Geröll. Wir haben so viel Glück auf dem Gewissen. Ich brauche jeden Morgen einen Nachtgeruch und keine weißen Wimpern auf dem Kissen. Dein ist mein ganzes Herz. Du bist mein Reim auf Schmerz. Die Beziehungen haben, betrachten die sich denn als Staaten? Die verführen sich nicht, die entführen sich höchstens, die enden wie Diplomaten. Wo du nicht bist, kann ich nicht sein. Ich möchte gar nichts anderes ausprobieren. Wir sind wie alle anderen, denn wir möchten heim. Es ist fast viel zu spät, das zu kapieren. Dein ist mein ganzes Herz. Du bist mein Reim auf Schmerz. Wir werden Riesen sein. weit, du siehst mich an, ich seh dich an. Du bist perfekt wie ein Diamant. Auf Wolke 2, bring mich auf 7, da sind wir frei, da können wir fliegen. Bist du ein Traum, bist du real, ich glaub es kaum. Ich frage noch einmal, ich frage noch einmal, ich frage noch einmal, sag bist du real, bist du real, ich frage. Bye.

Unser Ding. Club Ding. Jeden Sonntag ab 22 Uhr. Quiere joder, hace mucho que no sale.